DAGs, dezentrale, autonome Governments, Staaten auf der Blockchain. Problembeschreibung. Wenn wir über Staaten und Blockchain sprechen, kommen wir schlussendlich zu einer essentiellen Frage. Kann man einen ganzen Staat auf eine Blockchain bringen? Welche Probleme würde dies lösen? Im Prinzip würde eine solche Blockchain das gesamte Vertrauen, das Bürger in einen Staat setzen, auf die Bürger selbst verteilen. Viele der Anwendungen wie Identifikation, Grundbuch, Steuern usw. wären darin mitenthalten. Aussteiger, welche ja heute bereits ihren Pass und ihre Staatsbürgerschaft zurückgeben und dann auf einer Insel ohne Steuern leben, versuchen, einen solchen Weg in Eigeninitiative einzuschlagen. Wäre es also möglich, einen ganzen Staat tatsächlich auf einer Blockchain abzubilden, um auf diese Weise das Vertrauen zu dezentralisieren? Die Lösung. Einige Staaten, gerade im Südpazifik und in der Karibik, machen erste Annäherungsversuche an eine solche Lösung. Eine Blockchain würde wirklich jegliche Informationen, Gesetze, Entscheidungen und Änderungen transparent und unveränderbar für alle gleichermaßen darstellen. Der gesamte Beamtenapparat könnte auf ein Minimum reduziert werden. Verwaltungsakte würden von Smart Contracts übernommen. Entscheidungen an jedem Tag von allen Bürgern getroffen. Das wäre Demokratie auf dem höchsten Niveau. Herausforderungen. Doch ist das wirklich eine gute Lösung? Klar, die Vorteile einer Blockchain liegen auf der Hand. Doch die Nachteile auch. Es müssten auch beispielsweise die folgenden Fragen von einer ganzen Bevölkerung gleichmäßig entschieden werden. Soll ein Staat zum Beispiel in einen Krieg ziehen? Wie hoch sollen denn die Steuern sein? Ein solches System wäre ebenfalls unglaublich starr und mit jedem Teilnehmer käme wahrscheinlich eine neue Meinung hinzu. Ein solches System würde meiner Ansicht nach eher einer Anarchie als irgendeiner anderen Regierungsform ähneln. Die Alternativen. Sicherlich kann man viel an heutigen Regierungen verbessern. Doch ich persönlich bin der Meinung, dass diese Aufgabe unterteilt werden muss. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, welche alles kann. Will man Dezentralisierung und Machtreduzierung, schränkt das im Gegenzug die Agilität ein. Attraktivere Alternativen werden hier meiner Ansicht nach eher von zentralen Organisationen kommen, auch wenn ich persönlich eine dezentrale Lösung bevorzugen würde. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass zum Beispiel Facebook oder Google ein Planet Earth-Land kreieren könnte. Ein digitales Land mit eigenem Pass, mit Rechten und all dem, was eine Staatsbürgerschaft ausmacht. Auch wenn dies alles teilweise dystopisch klingt, so kann ich mir so etwas noch eher ausmalen als eine komplett dezentrale Organisation als Staat. Praxisbeispiele. Nichtsdestotrotz versucht Puerto Rico gerade im Rahmen eines Projekts, sich als separates Blockchain-Land zu etablieren. Details gibt es dazu noch recht wenige. Doch vielleicht kannst du, wenn du dieses Hörbuch irgendwann mal in der entfernten Zukunft hörst, einen Pass als Blockchainianer beantragen.